Kundgabe 7466. Empfangen am 29.11.1959. Veränderung geistigen Gutes. Was ihr vernehmet durch die Stimme des Geistes in euch, das könnet ihr auch als reinste Wahrheit vertreten, so wie es sich um rein geistige Vorgänge handelt, die ihr mit eurem Verstand allein nicht zu ergründen vermögt. Aber ihr müsstet euch hüten, jemals eigenmächtig Veränderungen vorzunehmen an dem Geistesgut, das ich euch direkt zuleite. Und Veränderungen sind vorgenommen worden, ansonsten sich keine Widersprüche ergeben würden, sondern vollste Übereinstimmung festzustellen wäre, alles dessen, was durch meinen Geist euch vermittelt wurde. Ihr Menschen habt ein besonders großes Bedürfnis zu ändern oder zu verbessern, und ihr könnet dadurch die Wahrheit ernstlich gefährden, wie es auch schon geschehen ist, und darum auch meine immerwährenden Neuoffenbarungen begründet sind, durch die ich Reinheit und Klarheit wiederherstellen will, weil nur allein Wahrheit Licht ist, das die Menschen beglücken kann. Jedes noch so geringe Abweichen von der Wahrheit schafft Wirrnisse und kann sonach auch die Wahrheit gefährden, die dann zugleich mit dem erkannten Irrtum abgelehnt oder zurückgewiesen wird und der Mensch nur verliert, anstatt gewinnt. Lasset euch das gesagt sein, dass ich jeden mit zornigen Augen ansehe, der mein Wort ändert und ihm dadurch einen anderen Sinn gibt, als ich selbst ihn hineingelegt habe. Denn es ist schwer, solche Veränderungen wieder zu bereinigen, wenn sie einmal im Denken des Menschen sich festgesetzt haben und der Mensch nun zu zweifeln beginnt, wo die Wahrheit zu finden ist. Denn immer werden sich dann Ansichten gegenüberstehen und der Mensch selbst ist oft nicht fähig, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich lasse es nicht an Begründungen fehlen, ich lasse es nicht bei einfachen Behauptungen bewenden, sondern ich begründe klar und deutlichst, sodass der Mensch bei gutem Willen selbst erkennen kann und die Wahrheit vom Irrtum zu trennen vermag. Und das ist erste Bedingung, tiefes Verlangen in der Wahrheit zu stehen. Wer dieses Verlangen in sich hat, der wird auch sehr bald erkennen, wo sie zu finden ist, und er wird bald die Haltlosigkeit der unwahren Lehren übersehen und sich von ihnen lösen. Aber ihr müsstet euch an mich wenden mit der Bitte um innere Erleuchtung, denn der Verstand allein wird solche Probleme nicht lösen können, wozu das Wirken des Geistes erforderlich ist. Doch dies sei euch Wahrheitssuchern gesagt, dass ich euch nicht in der Finsternis dahingehen lasse, sondern stets ein Licht in euch entzünde, weil ihr die Wahrheit besitzen sollet, die ihr suchet, weil ihr nicht die Opfer derer werden sollet, die da glauben, mich verbessern zu müssen, und eigenmächtig hinzusetzen, was ich nicht gesprochen habe. Die Wahrheit setzt sich durch, so wie nur der Mensch selbst, nichts anderes als in der Wahrheit zu stehen begehrt. Amen.